Gesellschaft zum Brand. Das Schilden Rätsel an der Wand. Bin tot im Kopf, das Licht gebrochen. Das Herz in mir schon längst zerstochen. Bin tot im Kopf. Die Zeit, die rast. Bin tot im Kopf. Der Mensch voll Hass. Bin tot im Kopf. Ein Totenkopf. Ein Totenkopf gefesselt am Stuhl. Die Augen verbunden. Ein Totenkopf, die Glocke schlägt. Der Kirchturm fällt, kein Gott in Sicht. Ein Totenkopf. Die Zeit, die rast. Totenkopf, der Mensch voll Hass. Bin tot im Kopf, die Zeit, die rast. Bin tot im Kopf, der Mensch voll Hass, Hass, Hass. Bin tot im Kopf, bin tot im Kopf, bin tot im Kopf.